Kapitel 17. Wir wählen. Jesus kam aus mehr als einem Grund auf die Erde. Einige glauben, er kam nur, um uns von unseren Sünden zu erretten, was nicht stimmt. Uns wird gesagt, dass er auch kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, 1. Johannes 3,8. Einer der wichtigen Gründe für sein Kommen, den viele Christen nicht sehen, war, uns den Vater zu zeigen. Wir müssen verstehen, dass das Konzept von Gott als Vater in den Köpfen der Menschen unter dem alten Bund nicht vorhanden war. Tatsache ist, dass es als Gotteslästerung betrachtet wurde, Gott als Vater zu sehen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Pharisäer oft erzürnt über Jesus waren. Er hat Gott als seinen Vater angesprochen und seine Jünger im Vaterunser dazu angehalten, ihn ebenso als Vater anzureden. Da Jesus kam, um uns den Vater zu offenbaren, sollten wir in Erinnerung behalten, dass alles, was Jesus tat, das Herz unseres Vaters im Himmel offenbart. Er sagte uns in Johannes 5,19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Kolosser 1, 15-16 bestätigt diese Wahrheit, indem dort steht, dass Jesus das Abbild des unsichtbaren Gottes war. Wenn du wirklich das Wesen und Herz Gottes kennen willst, dann ermutige ich dich, das Leben Jesu zu studieren. Du wirst erkennen, dass er die Sünder, die Schwachen und Verlorenen leidenschaftlich liebt. Du wirst ihn fürsorglich und nicht verurteilend erleben. Gott begann, durch die Erzählung der Vermehrung von Brot und Fisch aus Johannes 6 intensiv zu mir zu sprechen. Da mich Gott so aufwühlte, habe ich einige Monate damit verbracht, dieses Kapitel immer wieder zu lesen und darüber nachzusinnen. Eines Morgens beschloss ich, früh aufzustehen und den ganzen Vormittag ohne jede Ablenkung in der Gegenwart des Herrn zu verbringen. Was Gott mir da zeigte, fühlte sich wie eine Explosion in meinem Herzen an. Erinnere dich, in allem, was Jesus tut, sehen wir den Vater. Bitte lies diese Geschichte langsam, sorgfältig und betend. Johannes 6, 1-13. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passahnahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Menschen näher, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Warum hat Jesus Essen vermehrt? In Johannes 6 wird uns nicht direkt gesagt, warum er das tat, aber in der Geschichte der Essensvermehrung in Matthäus 15,32 finden wir den Grund. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Jesus hat sie gespeist, weil er einfach Mitleid hatte. Ich möchte, dass du in Erinnerung behältst, dass es sich hier um das Versorgen mit materiellem, nicht geistlichem, geht. Wenn Jesus deinen materiellen Mangel sieht, fühlt er Mitleid, was ein Ausdruck des Herzens des Vaters ist. Gottes Versorgung für uns geschieht nicht aus denselben Motiven heraus, wie Menschen das gewöhnlich tun. Wir geben, weil wir einen Mangel sehen, Gott gibt, weil er großzügig ist. Seine Versorgung zeigt seinen freundlichen und großzügigen Charakter. Als wir begannen, Waisenhäuser in Brasilien zu bauen, gab es selbstverständlich einen ständigen Bedarf an Finanzen. Vor Jahrzehnten hatten der Bi und ich die Entscheidung getroffen, dass wir uns niemals an Menschen um Versorgung wenden wollten und keine Schulden machen würden. Gottes Versorgung allein sollte unsere Quelle sein. Eines Morgens während meiner Zeit mit Jesus sagte er mir, ich solle den Psalm 68 lesen. Also las ich ihn, aber mich sprach nichts speziell an. Dasselbe Szenario wiederholte sich etwa 2 Wochen lang. Dann sagte ich zum Herrn, Herr, du sagst offenbar etwas, das ich nicht höre. Was ist es? Er zeigte mir den Vers 11. In deiner Güte, o Gott, hast du es für die Elenden zubereitet. Als ich über diesen Vers nachdachte und darüber grübelte, sagte der Herr, ich möchte nicht, dass du jemals denkst, ich versorge die Weisen, um die du dich für mich kümmerst, weil sie arm sind und Not leiden. Ich tue es, weil meine Güte mich dazu treibt, ich sprang aus meinem Sessel auf und mit tränenüberströmtem Gesicht verkündete ich, Gott, du bist gut. Nichts als gut, immer gut und nur gut, daher werde ich immer mehr als versorgt sein, wenn wir von Gottes Güte nicht überzeugt sind, wie können wir ihm dann dafür glauben, uns großzügig zu versorgen? Wir werden Millionen brauchen, um die größte Seelenernte aller Zeiten für Jesus einzubringen. Alle Ressourcen im Himmel stehen uns dafür zur Verfügung. Wir können nehmen, so viel wir für uns brauchen und dafür, Gottes Plan auf dieser Erde zu erfüllen. Gott hat bereits entschieden. Als ich an jenem Vormittag Johannes 6 über die Speisung von Tausenden immer wieder las, haben einige Dinge klar zu meinem Herzen gesprochen. Ob du die Versorgung Gottes in deinem Leben verwirklicht siehst oder nicht, macht keinen Unterschied. Gott hat sich bereits zur Großzügigkeit entschlossen. Die Verse 5 bis 6 zeigen das deutlich. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Obwohl Jesus Philippus fragte, wo sollen wir Brot kaufen, sagt uns Vers 6, dass er ihn nur geprüft hat, weil er sich bereits entschlossen hatte, großzügig zu sein. Gott hat bereits entschieden, dass seine Großzügigkeit dir gehört. Wir wählen. Wenn Gott sich also bereits entschieden hat, im Leben seiner Kinder außergewöhnlich großzügig zu sein, warum leiden dann so viele Christen, die Gott aufrichtig lieben, Mangel? Was mir Gott an jenem Morgen durch diese Bibelstelle zeigte, traf mich wie eine unglaubliche Offenbarung. Denke über den Vers 11 nach und schau, wie deutlich das hier gezeigt wird. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Die Bibel sagt, dass an die Menschen ausgeteilt wurde, so viel sie wollten, nicht so viel sie brauchten. Denke daran, dass Jesus uns das Herz des Vaters zeigt. Der Vater sagte, dass jeder so viel haben könne, wie er wolle, wir können also nicht Gott die Schuld zuschieben, wenn es keine ausreichende Versorgung in unserem Leben gibt, sondern nur uns selbstständig. Das mag jetzt hart klingen und ich verstehe das, denn in den frühen Jahren unseres Dienstes haben wir auch Zeiten erlebt, in denen wir gerade so durchkamen. Wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, verstehe ich, dass der Mangel nichts mit Gott zu tun hatte, sondern völlig an mir lag, weil ich zu wenig Offenbarung und Verständnis hatte und zu wenig Glauben an das vollendete Werk des Kreuzes. Die Aussage so viel sie wollen bedeutet in der Originalsprache, entschlossen oder resolut zu sein, eine große Menge zu nehmen. Jesus hat nicht festgelegt, wie viel jeder erhalten solle. Es war einzig und allein ihre Wahl. Ich stelle mir vor, dass es in jener Menge Menschen mit unterschiedlicher Mentalität und Herzenshaltung gab. Vielleicht war da ein Mensch mit einer Armutshaltung, sie hätten wohl weiter gebettelt, als das Brot und der Fisch zu ihnen kam und hofften, ein paar Krümel zu erhaschen. Das wäre auch alles gewesen, was sie bekommen hätten. Vielleicht war da ein Mensch mit einem schlechten Selbstbild, der sich für unwürdig hielt oder glaubte, Jesus wolle für ihn keinen Überfluss. Auch er würde wohl wenig erhalten haben. Vielleicht gab es da auch eine Person voller Kleinglauben und Angst, mutig zuzugreifen. Auch sie hätte wohl sehr wenig erhalten. Oder es könnte auch jemand dabei gewesen sein, der sich sagte, ich schnappe mir mehr als die anderen. Ich werde essen, bis ich satt bin, dann nehme ich noch etwas mit nach Hause für meine Freunde und Nachbarn und den Rest verkaufe ich auf dem Markt. Er hätte wohl Überfluss gehabt, denn so viel hätte er sich genommen. Jesus hat nicht bestimmt, wie viel jeder bekommt. Er war ein Abbild des großzügigen Vaters. Die Menschen mussten sich entscheiden. Die schmerzliche Wahrheit ist und auch ich musste das in meinem eigenen Leben erfahren, dass es nichts mit Gott zu tun hat, wie viel oder wie wenig du hast, sondern stattdessen vom Zustand deines eigenen Herzens abhängt. Du wirst immer das haben, wofür du in deinem Herzen glaubst. In der originalen Grammatik ist das in der Aktenform niedergeschrieben, was bedeutet, dass du nimmst und immer wieder nimmst. Mir ist völlig bewusst, dass es bezüglich der Botschaft des Wohlergehens überall auf der Welt viel Missbrauch gegeben hat. Menschen haben Geld oft für selbstsüchtige Zwecke und aus gierigen Motiven ausgegeben und zugelassen, dass die Geldliebe ihre Herzen gefangen genommen hat. Das gibt uns dennoch nicht das Recht, das Wort Gottes zu verändern oder gar abzulehnen. Gott ist ein Vater, der seine Kinder züchtigt. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu tun oder jemanden zu verurteilen. Wir alle müssen eines Tages persönlich für unser Leben vor Jesus Rechenschaft ablegen. In seine Ruhe einkehren. Es gibt noch einen wunderschönen Gesichtspunkt in dieser Geschichte, nämlich den, dass Jesus sie niedersitzen hieß, bevor sie versorgt wurden. In Vers 10 steht: Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Ich glaube, dass dies davon spricht, in seine Ruhe einzukehren. Du kannst Gottes großzügige Versorgung nicht erleben, wenn du nervös betterst, bittest und bettelst. Du musst in der Ruhe des vollendeten Werkes sein, auf seine Güte und Freundlichkeit vertrauen, in deinem Herzen völlig überzeugt sein, dass dies sein Wunsch für dich ist. Jesus benutzte nicht seine Gottheit und göttliche Kraft hier auf der Erde, um Wunder zu wirken, er vollbrachte sie als Mensch, durch Glauben. Daher können wir größere Werke als er tun, wenn wir glauben. In dieser Geschichte zeigte er uns, wie angewendeter Glaube aussieht. Im Vers 11 wird uns berichtet, dass er ganz einfach das Brot und den Fisch nahm, dankte und austeilte. Durch Danksagung drückte er seinen Glauben aus und dann handelte er demgemäß, völlig auf die Versorgung seines Vaters vertrauend. Ein wunderschönes Zeugnis. Nur wenige Wochen, bevor ich dies schrieb, war ich in den Vereinigten Staaten mit einem befreundeten Pastor zusammen. Er erzählte mir, dass der Vermieter, von dem er das Gemeindegebäude mietete, die Gemeinde um $35.000 betrogen hatte. Es handelte sich um eine kleine Gemeinde und dieser Geldbetrag ist eine große Sache für sie. All seine Gebetellur und Gespräche mit der schuldigen Person blieben erfolglos. Er dachte bereits darüber nach, einen Anwalt zu konsultieren. Ich sagte ihm, dass das Verhalten des Vermieters ungerecht und unakzeptabel war. In einfachen Worten und im annehmenden Glauben haben wir diese Angelegenheit vor dem Richterthron des Himmels als erledigt verkündet. Er erzählte mir, dass er den ganzen Abend lang einfach bekannte, es ist vollbracht, schon am nächsten Morgen war der Scheck in seiner Hand. Wenn wir doch verstehen könnten, dass es wirklich keinerlei Begrenzungen in unserem Leben gibt. Einige Entscheidungen treffen. Schlussendlich musst du einige wichtige Entscheidungen treffen, damit du wirklich so leben kannst, wie ich es dich hier gelehrt habe. Zuerst musst du dein ungläubiges Herz loswerden und lernen, in annehmendem Glauben zu beten. Weiter musst du eine Entscheidung darüber treffen, was du wirklich willst. Bist du mit deinem jetzigen Lebensstil zufrieden? Was willst du tief drinnen in deinem Herzen wirklich? Wie viel willst du? Möchtest du gerade so auskommen? Dann wirst du das bekommen. Schreibe deine Entscheidung nieder. Ich habe die Entscheidung getroffen, ein Millionär zu werden. Mein Herz sehnt sich danach, Millionen in das Reich Gottes zu investieren, in Missionen, an arme, notleidende Kinder und auch nicht über meine persönliche Versorgung nachdenken zu müssen, sondern mein Leben so zu führen, dass ich nicht über meine alltäglichen Bedürfnisse nachdenken muss und mich an Gottes Güte erfreuen kann. Drittens musst du dich selbst positionieren. Nimm einen kühnen Standpunkt ein und erkläre, ich bin in einer Stellung, in der ich alle Ressourcen des Himmels, die mir in Christus gehören, nehmen kann. Gott sagt, dass ich so viel haben kann, wie ich will. Ich werde keine finanziellen Sorgen, sondern eher stattdessen Überfluss haben, um Gottes Güte genießen und bei jeder Gelegenheit großzügig sein zu können. Wenn du dich nicht aktiv so positionierst, dass du alles empfangen kannst, was Gott dir bereits gegeben hat, wirst du das nicht erfahren. Vor etwa 25 Jahren stand ich vor meiner kleinen Gemeinde in Österreich und sagte, ich werde Millionär sein. In den letzten 2 Jahren haben wir über 1 Million Reals, über 220.000 Euro, von unserem liebenden himmlischen Vater empfangen, um sie in Häuser für Kinder zu investieren. Viertens musst du Armut in deinem Leben widersagen, verweigern und abweisen. Erkläre sie für illegal in deinem Leben. Fünftens, verkünde das vollendete Werk des Kreuzes. Christus hat für deine Versorgung bereits bezahlt. Höre nicht auf zu bekennen, dass es gemäß dem neuen Bund als vollendet gilt.